Hallo, hier ist Ina Hoog-Jahnke von AutoPlus. Sie haben uns geschrieben. Ich sehe auch, dass Ihr Leasingvertrag in 4 Monaten ausläuft. Wir bieten Ihnen bei Vertragsverlängerung 10% Rabatt an. Rufen Sie mich jederzeit an. Mein Name noch einmal: Hoek-Jahnke. Ach so, Ihr Firmenlogo auf den Fahrzeugen stellen wir natürlich nicht erneut in Rechnung.